50 languages. 39. 39. Autopanne. Autopanne. Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? Ich habe einen Platten. Ich habe einen Platten. Können Sie das Rad wechseln? Können Sie das Rad wechseln? Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich habe kein Benzin mehr. Ich habe kein Benzin mehr. Haben Sie einen Reservekanister? Haben Sie einen Reservekanister? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich suche eine Werkstatt. Ich suche eine Werkstatt. Es ist ein Unfall passiert. Es ist ein Unfall passiert. Wo ist das nächste Telefon? Wo ist das nächste Telefon? Haben Sie ein Handy bei sich? Haben Sie ein Handy bei sich? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie die Polizei. Rufen Sie die Polizei. Ihre Papiere bitte. Ihre Papiere bitte. Ihren Führerschein bitte. Ihren Führerschein bitte. Ihren Kfz-Schein bitte. Ihren Kfz-Schein bitte.